auf hochbeladenem Wagen ein. Kaum fasst der weiten Scheune Raum, was ihm sein Feldherr vorgebracht. Sein heitres Auge liegt umher, es misst ihn aufgetürmten Siegen ab. Und Freude strömt in seine Brust. So lobet die Natur den Fleiß, ihn ruft, ihn lacht. mir klimmt der junge Baum den hohen Stamm entlang. Die Leiter flink hinauf vom Wipfel hier entdeckt, sieht ihr sein Liebchen nach. Und ihrem Tritt entgegen fliegt an ihm trauten Scherze die Runde muss herab. Im Garten stehen um jeden Baum die Mädchen groß und klein, dem Obste, das sie glauben, an frischer Farbe klein. Der Stadt kommt her, kommt her. Blickt an die Tochter der Natur, die weder putzt noch Schminke zieht. Das sieht mein Angesicht. Ihr schön. Das ist mein Haken, mein Haken sieht. Das ist mein Haken sieht. Ihr blüht Gesundheit auf den Wagen. Weit weg, weit weg. Raubes klaget mich der Landmann, der ihn kaum bemerkt. Im Übermaße wünscht er doch, nicht ausgestellt zu sein. Was ihn dagegen sicher mag, sieht ihr als Wohltat an und will dann zur Jagd die seinen guten Herrn ergötzt. Sieht auf die breiten Wiesen hin, sieht auf die breiten Wiesen hin. Sieht, wie der Hund im Grase streift, sieht, wie der Hund im Grase streift. an Boden suchet ihr die Spur und die Runde blies sich nach und die Runde bläst sich nach. Seht wieder und im Grase streift. An Boden suchet ihr die Spur und die Runde blies sich nach und die Runde bläst sich unablässig nach. Ist aber Reis begehrt in Fahrt, ist aber Reis begehrt in Fahrt. Ihr horcht auf Ruf und Stimme nicht mehr. Ihr horcht auf Ruf und Stimme nicht mehr. Ihr eilet zu waschen. Da stockt ein Lauf und steht ihr unbewegt wie Stein. Dem nahen Feinde zu entgehen, der Scheuer folge sich, doch rettet ihn nicht schnell auf Flut. Es blitzt, es knallt, ihn erreicht das Blei und wirft ihn tot. Aus der Luft ergab, den nahen Feinde zu entgehen, der Scheuer folge sich, doch rettet ihn nicht schnell auf Flut. Er reichet das Blei und wirft ihn tot, aus der Luft herab. Und wirft ihn tot, aus der Luft herab. Hier treibt ein dichter Kreis die Hasen aus dem Lager auf. Von allen Seiten hin gedrängt, hilft ihnen keine Flut, schon fallen sie und liegen bald in Reihen frei, die ich hingezählt. fast zum Hügel hingebracht. Und aus den Hütten ströme zum frohen Tage Werke das muntre Volk herbei. Seht, wie die Berg hinan von Menschen alles findet. Hört, wie der Freudenton von jeder Seite erschallet. Die Arbeit fördert Lachen, der Scherz vom Morgen bis zum Abend hin. Und dann erhebt der brausende Most die Fröhlichkeit zum Lust. Geschrei.